Neuntes Kapitel: Freimaurerei, Wohltätigkeit und Politik. In der Freimaurerei lassen sich zwei Richtungen scharf unterscheiden. Die eine beschränkt ihre Aufgabe auf die Selbstveredelung ihrer Mitglieder, die andere betrachtet es als unerlässliche Aufgabe der Freimaurerlogen, Politik zu treiben, um auf solche Art dem Wohle der Menschheit zu dienen. Die deutsche Freimaurerei steht im Allgemeinen auf dem erstgenannten Standpunkt. Nach ihrer Auffassung von der königlichen Kunst ist das Ziel des freien Maurers, ohne Hilfe von Furcht und Hoffnung gut und vollkommen zu werden, so sagt zum Beispiel Bruder F. H. Seidel von der großen Landesloge von Sachsen. Sie arbeiten daher an Wohlfahrtseinrichtungen mit, bekämpfen das mammonistische Streben, den sogenannten Dollarismus, und betonen, dass der Kern des wahren Gesellschaftslebens die Aufopferungsfähigkeit sei. Die Loge ist ihnen eine Pflanz- und Pflegestätte der Liebe zum Wohle der gesamten Menschheit. Logen und Großlogen gründen daher Erziehungsheime, Waisenhäuser, Lehranstalten, Darlehenskassen, Sterbekassen, Wöchnerinnenheime und so weiter. Manche Großlogen haben mehrere hundert milde Stiftungen geschaffen, die sie verwalten. So zum Beispiel die Großloge zu den drei Weltkugeln allein 457 im Jahre 1918. Die große Landesloge von Deutschland 444, der eklektische Bund dagegen verhältnismäßig wenig, plus 74. Allerdings ist auch seine Mitgliederzahl keine besonders große, denn seit der schleierhaften Geschichte mit dem ehrwürdigsten Großmeister Kohn hat er nahezu ein halbes Tausend Mitglieder verloren und umfasst jetzt nur mehr 3429 Brüder, die sich auf 25 Logen verteilen. In jüngster Zeit erlitt der eklektische Bund einen weiteren schmerzlichen Verlust. Die angesehene Coburger Loge Ernst für Wahrheit, Freundschaft und Recht mit mehr als 160 Brüdern hat sich nämlich der Großloge zu den drei Weltkugeln angeschlossen. Dafür ist aber der Eklektische Bund jene Organisation, die am meisten Verkehr mit dem Ausland pflegt und hierfür gegen 30 Vertreter bestellt hat. Er steht der politischen Richtung in der Freimaurerei am nächsten und es ist bezeichnend, dass er sich seinerzeit für die Wiederanknüpfung der Beziehung zum Grand Orient de France und zur Grande Loge de France besonders stark eingesetzt hat. Zum linksstehenden Flügel gehört auch die Hamburger Großloge, die beispielsweise die Anerkennung des Supreme Conseil von Serbien beantragte, ein Antrag, der auch kurz vor Ausbruch des Weltkrieges, nämlich am 31. Mai 1914, vom Deutschen Großlogentage angenommen wurde. Dass die Franzosen kein Verständnis für das ideale Streben der deutschen Freimaurerei besitzen, bedarf kaum eines Beweises. Bruder Dr. Wilhelm Ohr führt in seinem gehaltvollen Buche »Der französische Geist und die Freimaurerei« auf jeder Seite Belege hierfür an und das Bulletin des Großorients vor Frankreich vom Jahre 1864 erklärt sogar rundheraus, die Wohltätigkeit schlägt nicht in das Fach der Freimaurerei. Das ist deutlich genug. Wie steht es nun in Ungarn bzw. in Österreich? In Ungarn haben die Freimaurer zwar anfangs hier und da wohltätige Stiftungen geschaffen und eben dadurch Duldung und Geltung erlangt, zugleich aber drängten sie sich in alle einflussreichen Stellungen und suchten sich insbesondere die Presse dienstbar zu machen. Dann bekamen sie einen Großteil der Volksschullehrer und die ganze Organisation der Mittelschullehrer in die Hand. Die Roten Logen, die Schottenlogen, waren nun nach französischem Beispiel bestrebt, auch den Unterricht für Erwachsene an sich zu reißen, und die freimaurerische Monatsschrift Kelet, der wir diese Angaben verdanken, versichert uns, dass jüdische Freimaurer den moralischen Unterricht in den Gefängnissen erteilten. Siehe Kelet 1896, 10. Heft. Aber Kelet sagt uns noch ganz andere Dinge. Er stellt entschieden in Abrede, dass die Freimaurerlogen Wohltätigkeitsvereine sind, wie tausend andere auch. Das ist eigentlich naheliegend, denn um Wohltätigkeit zu üben, braucht man sich doch nicht einzuschließen, mit einem Schurzfell zu bekleiden und mit Bändern zu behängen. Was aber bezwecken sie sonst? Wir bauen die Fundamente einer neuen gesellschaftlichen Ordnung, sagt Kelet im September 1911. Wir benötigen das Geheimnisvolle, weil dieser Zauber unseren Zusammenhalt stärkt. Wir sind Verschwörer. Wir verschwören uns jeden Tag mit heiligem Glauben und mit Erbitterung gegen die jetzige Gesellschaftsordnung, sagt Kelet im Juli 1911. Die Wohltätigkeit ist also nur ein Deckmantel, den man abwirft, sobald er nicht mehr nötig ist. Auch das ist im Grunde genommen nur selbstverständlich, denn das Gelöbnis der Geheimhaltung hätte ja keinen vernünftigen Sinn, wenn es sich um bloße Wohltätigkeitsvereine handelte, vor den fürchterlichen Eiden des schwedischen Systems gar nicht zu reden. Dieses offene Geständnis des Kelet, der anerkannten Freimaurerzeitschrift der symbolischen Großloge von Ungarn, ist festzuhalten. Die ungarische Freimaurerei vertritt eben ein neues Staatssystem, und welcher Natur dies ist, sagte ziemlich unverblümt Bruder Bela Faas in der Loge Del Lugus. arbeitet dahin, dass die Macht der arbeitsscheuen Herrscher aufhöre. Das Ziel ist also zweifellos die Republik. Politik zu treiben ist demnach der Hauptzweck, ja der einzige Zweck der ungarischen Freimaurer, und die Politiker werden in der Loge geradezu erzogen. Bei allen Wahlen werden die Freimaurer Ungarns angewiesen, wie sie sich zu verhalten haben. In allen Parlamentsparteien sitzen Freimaurer, die wichtigsten Ämter bis zu den Ministern hinauf sind mit Freimaurern besetzt, versichert uns der vorzüglich unterrichtete ehemalige Bruder Karl Koller. Tatsache ist, dass neben unzähligen anderen auch Graf Andras die Freimaurer war, ebenso Baron Banfi, und Baron Weckerle wurde von den Freimaurern noch besonders an seinen Eid erinnert, als er seinerzeit 1889 das Finanzministerium übernahm. Er gehört der Hochgradloge Koloman der Bücherkundige, Kalman Königes, an. Für die politische Betätigung der Logenbrüder Ungarns können zahllose Belege erbracht werden. Bruder Samuel Bakonyi, früher Samuel Breuer, verlangte zum Beispiel im amtlichen Logenorgan die Einziehung der Kirchengüter und Abschaffung der Adelsprivilegien. Man mag darüber denken, wie man will. Jedenfalls müssen derlei Forderungen als politische bezeichnet werden, die mit dem Wesen der rein geistigen Freimaurerei nichts zu tun haben. Die ungarischen Freimaurer geben auch ein eigenes Tragblatt, Világ, das ist Welt, heraus. Es wurde mit geldlicher Unterstützung der Regierung gegründet, nahm aber trotzdem gar bald den Kampf gegen den Militarismus auf. Kennzeichnend für den Geist dieser Zeichnung sind Sätze wie dieser: Die Soldaten brechen seltener ihren Eid als die Könige. Világ, 16. April 1910. Auch Világs Ideal ist die atheistische Republik, nämlich eine Ära frei von Thronen und Altären. Das bestätigt die französische Freimaurerzeitung Acacia, welche besonders hervorhebt, dass die ungarische Freimaurerei der französischen bezüglich ihrer Tätigkeit sehr ähnlich sei. Denn auch in Ungarn sei die Maurerei die Gegenkirche und die wirklich fortgeschrittene Fraktion der öffentlichen Meinung. Auch das Mecklenburgische Logenblatt betont, dass die heutige Tätigkeit der ungarischen Logen ganz und gar von dem abweicht, was sie, die deutschen Freimaurer, unter Maurerei verstehen. Es mutet uns, wenn wir den Orient lesen, an, als wenn wir in eine ganz andere Welt eintreten. Der Bundesrat der Großloge erörtert in amtlicher Sitzung ein von Freimaurern gegründetes politisches Tagblatt, offenbar ist der Világ gemeint, und sichert ihm die Unterstützung und Förderung der Großloge zu.